WDR 5. Neugier genügt. Als grau wird ein Farbreiz bezeichnet, der dunkler als weiß und heller als schwarz ist, aber keinen farbigen Eindruck, Farbvalenz erzeugt. Grau besitzt keine Buntheit. Es ist eine unbunte Farbe. Och Mann, klingt diese Definition von Grau trist. Und genau so dermaßen trostlos beschreibt Ende des 19. Jahrhunderts Theodor Storm in seinem Gedicht Die Stadt auch seine Heimat Husum. Am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Wie deprimierend. Ob grauer Himmel, graue Masse oder graue Theorie, alles Graue erscheint uns als grausam. Ob in Wort oder Bild, wenn erst ein Grauschleier darüber liegt, ist die Stimmung im Eimer, nicht? Ich frage jene, die beruflich mit dem Grauen zu tun haben. Vielleicht wissen die ja um die heiteren Seiten des ein oder anderen Grautons. Ich lade also drei aufgeschlossene, äußerst kreative Herren zwischen 50 und 60 in mein Wohnzimmer ein. Lässig hängt der Maler Matthias Schubert, dunkle Locken, graue Schläfen im Lehnstuhl und verliert sich im pastelligen Gemälde an der Wand. Fotograf Ralf Rottmann erblickt durch seine starke Brille sofort den Katalog mit den schwarz-weißen Aktbildern eines gewissen Helmut Newton. Übernimmt dann aber, resolut wie er ist, zuallererst mal den Weinausschank. Und Fritz Ekenger, der Lyriker und Kabarettist, sitzt still und aufrecht am weißen Holztisch. Er braucht unbedingt Käsehäppchen, bevor er hier denken oder gar dichten kann. So ganz ernst nehmen die drei mein Anliegen wohl zunächst nicht. Zum Thema Grau fällt mir meine graue Hose ein. Konfirmandenunterricht. Zieh dich ordentlich an. Nimm die graue Hose und zieh dein Hemd an. Das werde ich nie vergessen. Es war so der Satz meiner Großmutter. Nein, es durfte auf keinen Fall braun sein. Es musste eine graue Hose sein. Die kannst du auch gut kombinieren. Da passt auch was Blaues zu. Hast du eigentlich ein Problem damit, dass du graue Haare hast? Nein, ich gefalle mir gut. Die hätte sich so färben lassen. Ich bin gern... Ist in. Ist ja heute sehr modern, die grauen Haare. Man sagt ja immer Männer in Grau, was Anzüge. Ich habe auch einen grauen Anzug. Aber der hat jetzt mit mir gar nichts zu tun. Aber ich finde auch oft Frauen, die klasse graue Sachen dann haben. Also graue Haare, wenn Silhouette kommt mit so einer Frau drin und dann hast du grau. Das kann unglaublich elegant aussehen. Ich finde auch sowieso diese Bewertung von grau als nicht richtig, nicht gut, depressiv, dunkel, wie auch immer. Ich finde das irgendwie auch ein bisschen verquer. Also die erste Erkenntnis. Graues kann kleidsam und schön schick sein, ist zudem farblich vielfältig kombinierbar. Aber jetzt bitte mal jeder zu seiner Sache. Ralf, wie viel Schwarz-Weiß darf denn sein in der Fotografie? Muss ich mal kurz voll machen. Ich bin Künstler. Schwarz-Weiß hat für mich eine ganz hohe Bedeutung. Wegen Schwarz-Weiß-Fotografie habe ich mich für meinen Beruf entschieden. Als ich 1990 anfing zu fotografieren, war der Schwerpunkt in der Pressefotografie die Schwarz-Weiß-Fotografie. Reduktion auf alles, was zwischen Schwarz und Weiß liegt, Grau, Grautöne, das hat mich immer bis heute fasziniert. Dem Beruf folgend, ich arbeite als Pressefotograf, musste ich in die Farbfotografie wechseln. Ich werde mich nie mit der Farbfotografie anfreunden. Ich bin nach wie vor ein Schwarz-Weiß-Liebhaber. Warum? Beschreib mal. Ich finde, die Aussage ist stark einfach. Ich halte ein gutes Bild nicht zwingend für aussagekräftiger, weil es nur ein besonderes Rot oder ein besonderes Grün hat, sondern gute Grautöne, Schwarz-Weiß-Töne erzeugen ein unglaublich spannendes Bild. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die Schwarz-Weiß-Fotografie eine Renaissance erlebt. Wir kommen dann direkt auf die rein grauen Bilderserien von Deutschlands bekanntestem und teuerstem Maler Gerhard Richter. Auch die haben Spannung, Schimmern, sind gar nicht so eintönig. Die Männer spekulieren über Richters Maltechnik. Ich will aber viel lieber vom Maler Matthias wissen, ob er denn jemals was Graues auf die Leinwand gebracht hat. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich meine ganzen Farben abgestellt und fast nur mit grau, weiß und schwarz gearbeitet. Es war mir zu bunt, es war mir zu dicht, die ganzen Farben. Und das Reduzieren auf weiß, schwarz und grau war eine Präzisierung, eine Radikalisierung, mehr mit Kontrasten und ist fundamentaler zu arbeiten. Grau als knallhartes Fundament, Betongrau sozusagen. Aber Grau hat doch auch was Weiches, Undefiniertes, irgendwie Schwammiges. Dann nämlich, wenn man im Alltagsleben von Grauzonen spricht. Als Künstler zum Beispiel arbeite ich in dem Bereich der Grauzone, in dieser Gesellschaft, weil es natürlich ein schweres Leben ist. Als Kreativer natürlich. Wenn man in einem Bereich arbeitet, den erstmal keiner braucht, stellt was her und muss die Bedeutung vermitteln und darstellen. Das ist erstmal so ein Bereich, zumindest mit einem jungen Laden als Künstler, in dem man sich in Grauzonen bewegt. Der Maler meint diese unbestimmten, grausteinigen Wege aller selbstständig Kreativen. Den andauernden, oft deprimierenden Kampf um Anerkennung. Ja, aber was, wenn ich da mal anschließen darf, man kann das auch sofort ummodeln und behaupten, naja, das ist nicht schlimm, das ist nichts Negatives, wenn ich gerade mal nicht so ganz genau weiß, wo es hingehen soll. Das ist ganz normal. Ne? Also wenn man am Rumsuchen ist und sich meinetwegen dann in der Grauzone befindet, kann das ja auch ganz schön spannend sein und klasse sein. Herr Ikenga, wohl nie drin gewesen als anerkannter Unterhaltungskünstler. Also so gesehen befinde ich mich da immer noch drin. Also das nervt manchmal, klar, weil dann nicht so richtig arschklar ist, was ist denn übermorgen und was ist in einem Jahr und so. Aber eigentlich ist das ein Prozess, in dem ich mich jetzt so, sagen wir mal so, seit 30, 40 Jahren irgendwie durchwurschtel. Und mir ist es da jetzt nicht so besonders oft schlecht beigegangen. Ich glaube, Leuten, die nicht in angeblichen Grauzonen arbeiten, also bei denen vollkommen klar ist, wie es jetzt so die nächsten 20, 30 Jahre weitergeht, die stecken möglicherweise vielleicht ein bisschen tiefer im Mist als ich oder tiefer im Grau als ich. Der Hinweis von Fritz war wunderbar, dass der Grauzonenbereich eigentlich ein ganz spannender ist. Genau das ist, jetzt wird mir das erstmal richtig klar, weil der bietet die Möglichkeit, in alle Richtungen zu gehen. Also von aus der Malerei gesprochen, würde das heißen, wenn ich jetzt einen gelben Grund definiere, bin ich relativ schon eingeengt. Wenn ich im grauen Bereich mich bewege oder im Leben auch, habe ich eigentlich alle Möglichkeiten offen. Ich kann in die Farbe gehen, ich kann in den Kontrast gehen, ich kann ins Weiß gehen, ich kann ins Schwarz gehen. Eigentlich ist das eine sehr, sehr kreative Situation. Ich weiß nicht, wie definiere ich Grauzone? Ist Grauzone illegal? Vielleicht. Eine Haschzigarette? Ist eine Haschzigarette illegal? Was ist? Für mich ist Grauzone tatsächlich so ein ungenauer Bereich. Nicht klare Verhältnisse, was Ziele, was Arbeit, was Ideen angeht, Lebensführung, keine Ahnung. Ja, aber da gibt's schon noch etwas konkretere Grauzonen. Rechtliche zum Beispiel. Kleiner Exkurs zu einem, der solche gut kennt, und zwar innerhalb der Kirche. Pfarrer Friedrich Laker, 55, ist bekannt für seine aufregenden Gottesdienste und Projekte. In seiner evangelischen Pauluskirche in Dortmund findet so ziemlich alles statt, was man sich nicht vorstellen kann. Vom Rockkonzert übers Tatortgucken bis zum Tier- und Erotikgottesdienst. Im Gemeindehaus empfängt mich zum Kaffee am Konferenztisch ein großer, schlanker Typ, der gut gelaunt im hautengen Hemd und in coolen Jeans steckt. An seiner sehr dicken Silberkette baumelt ein totenkopfähnliches Kreuz. Dieser bunte Vogel wagt was in der Kirche. Ja, man kann schon von einer Grauzone insofern sprechen, weil die Tradition eine andere ist. Es war ganz große Skepsis da, ob das noch Kirche ist, ob man da nicht wirklich den Rahmen komplett verlässt. Aber als dann beobachtet wurde, erstmal mit Abstand natürlich, dass ja jüngere Leute erreicht werden, dass die sich eigentlich auch ganz vernünftig verhalten in der Kirche, dass eben nichts kaputt gemacht wird, da löste sich diese Spannung dann. Aber das ist ja noch harmloses Hellgrau gegen eine richtig graue Bürokratie. Ich habe ja zwei Konflikte gehabt mit der Landeskirche, ne? Wo das eben, betrifft ja das Thema Grauzone. Das eine war, dass ich ein Paar trauen wollte im Westfalenstadion vor einem Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC war es. Weil das waren beides totale BVB-Fans gewesen. Also er war Präsident des Fanclubs am Borsigplatz und sie war erste Vorsitzende. So, das Problem war, dass er aus Ostdeutschland kam und noch nicht getauft war, also nicht in der Kirche war. Und sie war Katholikin. So, sie wollte jetzt nicht unbedingt die katholische Kirche deswegen wechseln. Das fiel ihr irgendwie schwer aufgrund ihrer Familie und so weiter. Dann habe ich den beiden schon gesagt, also ich kann euch eigentlich nur trauen, also laut Kirchenrecht, ne, wenn einer von euch in der evangelischen Kirche ist. Andere ist egal, aber einer muss es sein. Weil die Zeit aber sehr drängte, klappte das vor der Trauung nicht. Und dann habe ich gesagt, pass auf, denn zu dem Mann musst du mir aber versprechen, dass du dich taufen lässt. Denn ich habe nochmal ins Kirchenrecht reingeguckt und da war eine Lücke im Kirchengesetz. Und die habe ich genutzt. Da stand nämlich drin, dass einer der Partner mindestens in der christlichen Kirche sein muss. Und da stand nicht ausdrücklich evangelisch, es war aber evangelisch gemeint. Ich wusste das, ich habe aber diese Lücke genutzt. So etwas nennt man dann Mut zur Lücke. Und da habe ich aber einen Konflikt dann mit dem Landeskirchenamt bekommen, denn das Problem war, die Landeskirche sah das als spektakuläres Ereignis und wollte das in dieser Form nicht. Und darum haben sie mich ranzitiert. Nach Bielefeld musste ich dann kommen und da saß ich vor einer Oberlandeskirchenrätin, Frau mit Haaren auf den Zähnen und der Kirchenjurist saß dabei und immer wenn der seinen Stift ansetzt, um was aufzuschreiben, wusste ich, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Und es gibt also gewisse Strafmaßnahmen, die einem schon drohen, wenn man das Kirchenrecht missbraucht oder verletzt. Zum Beispiel? Das ist sehr breit gefächert, Teilen des Gehaltes für eine gewisse Zeit. Oder Versetzung in den Wartestand sogar. Also dann verliert man nicht seine Rechte als Pfarrer. Aber für eine bestimmte Anzahl von Jahren darf man den Pfarrberuf nicht ausüben. Bis hin, dass man eben seine Rechte als Pfarrer lebenslang verliert. Noch war den Kirchenoberen aber gar nicht klar, dass das eigentliche Problem bei der Trauung gar nicht nur die große Inszenierung im Westfalenstadion war. Eigentlich ging es darum, dass ihnen das zu spektakulär war. Und dann kam diese Frage, sind die beiden denn wenigstens in der Kirche? So, und da muss ich natürlich auch rausrücken damit, habe ich auch ehrlich gesagt, die Frau ist katholisch, der andere ist noch nicht getauft. Wie, der ist noch nicht getauft? Da geht das doch gar nicht, dann dürfen sie jetzt doch gar nicht machen. Ich sage, doch, ich habe ins Kirchenrecht reingeguckt, ich darf das machen. Ne? Und dann, ich sage, da steht christliche Kirche, der die Frau ist in der christlichen Kirche. Ja, aber Sie wissen doch, wie das gemeint ist. Ich sage, das steht aber nicht. Aber Sie haben doch studiert und so. Ich sage, ja, aber es steht hier nicht. Ne? Und dann, als es da gar nicht mehr weiterging, bot sie mir eine Kompromisslösung an. Und ich habe mich dann da auch insofern drauf eingelassen, weil ich wusste, dass sie sich auch darauf problemlos einlassen konnten. Das war dann eben die Segnung. Das heißt, es war keine kirchliche Amtshandlung. Ich konnte dann auch nicht mit Talar auf den Platz gehen. Es war eine reine Segnungshandlung, keine evangelisch-kirchliche Trauung, die dann auch entsprechend eingetragen wird ins Kirchenbuch. Dem Brautpaar war das ganz egal. Und dann, weil ich keinen Talar tragen durfte, gut, dann habe ich eben einen schwarzen Anzug mit einem gelben Hemd getragen. War es auch gut. So kam Friedrich Laker heil raus aus der grauen Zone. In Schwarz-Gelb. Noch eine Geschichte, weil der zweite Konflikt mit dem Landeskirchenamt war, ist auch noch interessant. Wir führen ja jetzt mittlerweile seit 2000, also fast jedes Jahr bieten wir einen Gottesdienst für Mensch und Tier an, wo eben Menschen mit ihren Tieren, meistens sind das Hunde, wir haben auch ein Pferd dabei gehabt jetzt. So, dieser Gottesdienst wird auch umstritten gesehen, was ist das, was macht die Kirche da, ist das Kirche, ist das gut so mit Tieren in der Kirche und so. Wieder eine recht graue Zone. Eine ganze Weile verlief jedoch alles im grünen Bereich. Doch zu Zeiten der sogenannten Kampfhundeskandale wurde es einigen Bürgern wohl zu bunt. Denn Pfarrer Laker hatte ein Werbeplakat aufgehängt mit der Aufschrift: Es werden auch Hunde der Liste 1 gesegnet. Das war das Provokante. Was bedeutete, auch die so klassifizierten Kampfhunde können kommen. Ich kriegte dann meinen Anruf aus Bielefeld. Und ja, und dann wurde behauptet, Luther hätte nie Tiere gesegnet und das wäre keine evangelische Tradition und von daher dürfte ich das auch gar nicht tun, wobei das im Kirchengesetz nicht drin steht. Ich habe es nicht gefunden, sonst konnte es mir auch nicht zeigen. Also damit hatte ich auch Kirchenrecht nicht verletzt, damit war auch der Hebel nicht richtig da. Es war ein Versuch der Einschüchterung, ne? Weil das war so eine Grauzone. Ne? Damit hatte man auch keine Erfahrung gehabt. Und wir haben uns dann nachher geeinigt, gesagt, ich dürfe nicht segnen, so was wurde behauptet, aber ich dürfe um den Segen bitten. Ich dürfe meine Hand nicht über das Tier halten, sondern meine Hände könnte ich nur noch offen halten, nach vorne, also von unten nach oben sozusagen, ne, und um den Segen bitten. Ich dachte, ja, das kann ich mitnehmen, denn ich segne meistens ein Tier sowieso nicht mit der Hand da drüber, weil das viele Hunde nämlich verunsichert und sie da eher Angst haben. Na, ein Segen für alle Tiere. Apropos Tiere. Nachts sind ja alle Katzen grau. Warum eigentlich? Mit dieser Frage zurück zu den Experten in meinem Wohnzimmer. wo mittlerweile das ein oder andere Glas geleert wurde. Prost. Das ist lecker hier. Wer trinkt denn hier so schnell? Farbenfachmann Matthias sieht aber noch recht klar und erklärt: Ab einer bestimmten Lichtstärke ist das Auge nur noch in der Lage, Grauwerte zu sehen. Also wenn das Licht nachlässt, irgendwann brechen die Farben weg, weil die Sensoren, die für Schwarz-Weiß- und Grauwerte da sind, brauchen weniger Licht, als die Farben wahrnehmen im Auge. Das ist eine biologische Sache. Das ist eben, hat was mit Lichtmangel zu tun. Da entsteht das Grau. Ja, Grau ist ein super Wort. Da reimt sich unheimlich viel drauf. Ja, Jau zum Beispiel oder Blau. Vor allen Dingen aber genau oder aber ungenau. Du dumme, vollenden Sie bitte diesen Reim. Frau? Keine Ahnung. Du dumme Frau, genau. Genau das wollte ich sagen. Nein, aber schon, wenn wir jetzt in einem Reim-Wörterbuch nachgucken würden, würden wir auf Grau oder bei Au unendlich viel finden. Sicher. Wie wäre es also mal mit einem eigenen Gedicht mit Grau? Fritz schlägt sein neuestes vor. Im wunderschönen Monat 2, das ist eine Adaption von Heinrich Heine, im wunderschönen Monat Mai. Und warum hast du das Grau da reingepackt? Weil das Gedicht heißt im wunderschönen Monat 2. Es geht um Februar. Und Februar ist mindestens so grau wie November, stimmt's? Kann so sein, ja. Und es gibt diese Februare, in denen der Februar so tut, als wäre er irgendwie so ein schwuler Cousin vom Mai. Ich finde aber die richtigen Februare besser. Fritz setzt also an, aber Ralf gießt erst nochmal nach. Im wunderschönen Monat 2. Das war genau in der Pause. Das ist, glaube ich, schlecht. Okay, ja, okay, was auch immer. Die Soundmaschine da hinten. Im wunderschönen Monat 2. Da draußen ist's mir zu beblüht. Ich hätt's jetzt lieber kahl. Die Triebe treiben arg verfrüht. Das wirkt doch alles sehr bemüht. Ich trüg jetzt lieber Schal. Da draußen ist es nicht so grau, wie ich es gerne hätt. Da draußen ist's zu klar, zu lau. Ich hätt's jetzt lieber ungenau und mollig mau im Bett. Da draußen vögelt's mir zu grell, da ist mir zu viel Brut. Ich hätt's jetzt lieber halb so hell, mit dir und mir im Winterfell vor roter Ofenglut. Wie romantisch. Rote Glut, von der ja auch nur graue Asche bleibt. Ist Silber eigentlich auch grau? Ja, silbergrau. Sie können aber auch in Aschgrau nehmen. Hm. Ja, Aschgrau. Da sehen wir wieder. Aschgrau? Das war doch die urkomische Nummer in Loriots Film Ödipussy. Die Szene, in der das traurige Ehepaar im tristen, ganz grauen Wohnzimmer vom Vertreter überredet werden soll, mal ein bisschen Farbe in der Einrichtung zu wagen, wegen der Stimmung. Aber die beiden wollen nicht. Wir waren mit Grau eigentlich sehr zufrieden, Frau Melzer. Zufrieden? Ich habe hier eine Grau-Kollektion von einer belgischen Firma. Herr Winkelmann. Ich weiß schon. Da haben Sie 28 Grautöne in jeder Qualität. Da werden Sie bestimmt zufrieden sein. Mausgrau, Staubgrau, Aschgrau, Steingrau, Bleigrau, Zementgrau. Herr und Frau Melzer wollen ja wohl was Frisches, so mehr ins Gelbe oder Grüne. Wir hätten gern das Aschgrau. Soll ich da mal so ein ganz frisches Steingrau empfehlen? Nein, das sollen Sie nicht. Wir hatten doch wohl über die Wirkung von Farben gesprochen. Ich weiß. In meinem Wohnraum wirkt mittlerweile eine graue große Wolke aus Zigarettenqualm. Ich muss husten und fühle mich zwischen den ach so kreativen, heißrauchenden Köpfen gerade wie eine graue Maus. Ehrlich. Zumal die Männer in diesem Moment auch noch leicht ironisch auf mein angeblich graues Shirt verweisen. Es ist aber schlammgrün. Ja, aber es gibt auch unglaublich viele graue Mäuse, die sich quietschbunte Sachen anziehen und meinen, dann wären sie keine mehr. Das stimmt aber nicht. Graue Maus, den Begriff hat sich mal einer ausgedacht. Die kleinen grauen Spitzmäuse, die zum Beispiel durch meinen Garten laufen, sind echt vorwitzige, interessante Tiere. Und die machen überhaupt keinen langweiligen Eindruck. Die haben immer richtig viel zu tun. Was sagt der Grauwal wohl dazu? Jetzt wird's skurril. Prost, Ralf. Ich mag auch den harten Namen Grauburgunder. Das ist ein schönes deutsches Wort. Pinot Grigio, vor allem mit Käse im Mund, spricht sich viel besser aus. Dieser Teil wird rausgeschnitten. Hoffe ich. Schimpft meine Frau und ich muss eine graue Hose anziehen. Grauburgunder ist ein deutsches Wort und ich liebe Wein, ich liebe Grauburgunder. Dieser Nachmittag endet am Abend, blau. La, la, la, la. Aber spätestens jetzt dürfte glasklar sein, Grau ist nicht unbedingt trostlos. Deshalb mein Tipp. Achten Sie öfter mal auf die Zwischentöne. Nicht immer nur schwarz-weiß denken, sondern Mut zum reflektierten Grau beweisen. Nicht depressiv, nicht in vornehmer Zurückhaltung, sondern geradeaus und fröhlich auf ins Grau. Jau. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.